cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Hallo, herzlich willkommen zum Monero Mumble Podcast im April 2022. Heute werden wir wieder über die neuesten Entwicklungen im Monero Space reden und dabei sind natürlich wie immer Till und Krischer. Hallo. Hallo. Hallo Alex. Genau, heute haben wir einige Themen, denn es hat sich viel getan im letzten Monat für Monero. Ein kurzer Überblick zu den Themen, die wir heute in der Sendung behandeln. Wir starten natürlich wie immer mit den Zahlen, Daten, Fakten. Dann gehen wir rüber zu den Updates für unterschiedliche Software für Monero, was sich da so getan hat. Dann geht's weiter zum Community Crowdfunding System. Hier, finde ich, hat sich echt einiges getan. Vieles in der Arbeit irgendwie, wo ich wirklich mich schon sehr drauf freue. Und dann haben wir noch die aktuellen Themen. Auch hier gibt's ein paar sehr interessante Nachrichten zu diskutieren, unter anderem das Unhosted Wallet Verbot der EU, was natürlich auch Thema bei uns sein wird. Und dann gab es einen Darknet Market, der hochgenommen wurde. Und Russland hat ja Sanktionen und akzeptiert jetzt Bitcoin und so weiter. Da werden wir alles drüber reden. Und genau, zum Ende gibt es dann noch ein paar Empfehlungen. Dann würde ich sagen, Till, steig ein mit den Zahlen, Daten, Fakten. So soll es sein. Also Stand heute, den 10.04.2022, sind 18.105.327 XMR emittiert. Der Countdown bis zur Tail Emission beträgt aktuell noch 59 Tage. Stichdatum ist da der 8.06. Ein Monero kostet aktuell 217,40 € beziehungsweise 0,00554029 Bitcoins. Die Größe der Blockchain beträgt aktuell 133,5 Gigabyte bei einer Full Node. Danke Alex dafür. Die Monero-Transaktionen liegen aktuell bei 21.539 Transaktionen pro Tag. Das ist knapp über der Hälfte des Höchstwerts, den wir am 10.11. letzten Jahres hatten mit über 40.000 Transaktionen. Die Monero Hashrate liegt aktuell bei 2,88 Gigahash pro Sekunde. Und da lag, also der Höchstwert da war am 6.01.2022 bei 3,35 Gigahash pro Sekunde. Und der größte Mining-Pool ist, wie auch in der letzten Sendung, immer noch MineXMR mit aktuell 36% Anteil an der gesamten Hashrate. Ja, also gestern hatten wir auch so einen Mini-Pump irgendwie, wo dann auf einmal Monero ausgebrochen ist, kurz hoch ist auf $240 und effektiv die 0,005 Bitcoin-Hürde genommen hat, was ich ein sehr positives Zeichen finde, dass sich Bitcoin im Vergleich zu Monero im Vergleich zu Bitcoin im Wert steigert. Ja, stimmt. Also der Bitcoin, der bleibt relativ konstant, so um die 40.000, ne? Und beim Monero scheint es aktuell noch Luft nach oben zu haben. Vor allen Dingen in der Zeit, wo gerade alles andere ein bisschen abgekackt ist, hat Monero doch sich ganz wacker geschlagen. Ja, und das aus gutem Grund, denn die Omen, das werden wir auch noch in der weiteren Sendung diskutieren, stehen nicht gut für die Privatsphäre eigentlich. Und da ist Monero dann eventuell gefragter denn je. Plus natürlich, es ist auch sehr schwer, jetzt da irgendwelche Ursachen oder Gründe für zu finden, eben weil das Netzwerk so anonym ist. Also das heißt, man weiß weder, aus welcher Region die Transaktionen kommen, noch wer dahinter stecken könnte. Aber das ist ja Ziel der Übung. Auf Twitter habe ich ein lustiges Meme gesehen, halt so diesen Chartverlauf mit den dicken grünen Candles und dann mit der Unterschrift so "Someone rich just had their Monero Aha-Moment". Ja. Alright, dann gehen wir weiter zu den Updates. Genau, machen wir weiter mit den Updates. Also der Hardfork, der ursprünglich schon für letzten Monat angekündigt war, ist immer noch nicht eingetreten. Ich habe auch kein neues Datum gefunden. Ich habe gesehen, dass sehr, sehr viele Monero Dev-Meetings waren. Aber ich habe da nichts gesehen zum Thema Datum des Hardforks. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwo was mitbekommen habt. Ich habe auch nochmal im Observer nachgeguckt, aber da stand auch nichts. Also ich habe gesehen, dass einige Pull-Requests jetzt gemerged wurden. Aber ein neues Datum oder so konnte ich jetzt auch nicht finden. Okay, also da sind wir auch noch ein bisschen in der Schwebe und berichten dann, sobald es was Neues vom Hardfork gibt. Bei den offiziellen Wallets, sowohl CLI als auch GUI, gibt es keine Updates. Bei Cake Wallet gab es ein Update auf die Version 4.4.0, auch relativ aktuell vom 7.4. Die Release Notes werden wir euch wieder verlinken. Da war jetzt aber auch nichts Spannendes bei, also es waren kleinere Punkte, die da bearbeitet wurden. UI-Changes unter anderem. Eigentlich hat sich da doch schon einiges getan mit dem Update bei Cake Wallet. Zum Beispiel XHV ist jetzt supported und die haben das Design auch ein bisschen angepasst und auch die Subadress-Generierung optimiert. Also was war das erste, dieses XUV? Sagt mir gar nichts. XHV. Haven. Haven Protocol. Achso. Ja, also ich habe es mir durchgeguckt, die Release Notes. Ich fand da jetzt nicht so Spannendes bei. Also Mainscreen Redesign, ja. Ja. Bei Monorujo genau das Gleiche. Da gibt's auch irgendwie, die haben auch viel an der Optik geschraubt. Angeblich kann man da jetzt auch zwischen verschiedenen Themes wechseln in der Monorujo-App. Also das Update auf die Version 2.4.1 ist auch verfügbar. Auch dazu verlinken wir euch die Release-Notes. Dann direkt zu Monorujo gibt's ja noch das Projekt Sidekick, was quasi dieses Offline-Monorujo zum Signieren sein soll. Das hatten wir in der letzten Sendung schon angekündigt als fully funded. Also das heißt, das ist komplett durchfinanziert, das Projekt. Aber ich habe dazu noch kein Repo gefunden. Weder irgendwie in dem GitLab von dem Monorujo-Projekt noch auf GitHub von dem Haupt-Monorujo-Entwickler. Also da weiß ich nicht, ob an den Arbeiten schon begonnen wurde oder noch nicht und wo das stattfindet. Ich weiß nicht, habt ihr da was zu gesehen? Klingt nicht so. Dann Feather Wallet, gibt es auch keine neuen Updates. Reno Frontend, da gibt es kein Release und auch kein Commit seit der letzten Sendung. Ich hoffe, da geht's weiter. Bei Mining gibt es ein wichtiges Update, und zwar bei P2Pool. Da gab es wohl ein Problem damit, dass ungültige Hashes gepublished wurden und dass andere Nodes einen daraufhin gebannt haben, wenn man diese quasi gepublished hat. Und dann erschwerend kam natürlich hinzu, je größer die eigene Rechenleistung, desto mehr Hashes wurden generiert und desto höher war auch die Wahrscheinlichkeit, von den anderen dann gebannt zu werden. Und dieser Fix ist jetzt behoben. Also das heißt, wenn ihr euch am Mining beteiligt mit P2Pool, dann würde ich dieses Update doch dringend empfehlen. Ist jetzt 11 Tage her und ja, solltet ihr zeitnah installieren. Was ich empfehlen kann, ist von Seth Simmons das Docker-Image zu nutzen und dann mit dem Watchtower immer das neueste Image zu pullen und zu deployen. Dann ist man auf der sicheren Seite, dass man immer alle Updates kriegt. Ja. Okay, bei BISC hatten wir auch kein neues Update seit der letzten Sendung. Bei Haveno gilt das gleiche wie bei der letzten Sendung. Es wird noch aktiv weiterentwickelt. Ich glaube sogar der letzte Commit ist wenige Stunden her, aber auch da gibt es immer noch keinen aktuellen Release. Bei den Atomic Swaps hat sich im Commit-Network schon seit Dezember letzten Jahres nichts mehr getan. Da weiß ich nicht, ob das Projekt überhaupt noch lebt. Also ich sag mal, ein Vierteljahr gar nichts, ist ein bisschen wenig. Nee, das Projekt gibt's nicht mehr und wir sollten in Zukunft auch nicht mehr drüber berichten. Sollen wir es rausnehmen? Okay. Ja. Gut, dann bleibt nur noch als Atomic Swap das Farcaster-Projekt zu erwähnen. Da gibt es allerdings auch keine aktuellen Updates seit der letzten Sendung. Ja, das war's zur Software. Dann kommen wir zum Community Crowdfunding System. Da hatten wir in der Diskussion, ich muss gestehen, ich habe jetzt nur die Überschriften rauskopiert, die mir interessant erschienen. Ich habe da nicht tiefer reingelesen. Das eine ist Patronero. Das ist ein Open-Source-Projekt für Spenden durch Minen. Also das heißt, ja, also Spenden durch Minen. Ich würde mal vermuten, dass da auch sowas hintersteckt wie Browser-Mining und Micropayments auf Spendenseiten. Oder ich weiß, hat einer von euch sich da tiefer reingelesen? Mit Browser-Mining hat es vermutlich nichts zu tun, weil XMRIG dahinter als Mining-Software geschalten werden soll. Ja, okay. Also das heißt, da muss ich aber auch aktiv was installieren als Spender und kann nicht nur einfach die Webseite aufrufen. Es wird vermutlich eine Desktop-App. Okay. Ja, ich denke auch, dass es eine Desktop-App ist, die man einfach die ganze Zeit im Hintergrund laufen lässt, wo man dann auch mit P2Pool meint, aber halt wahrscheinlich den Reward, den man ausgezahlt bekommt, teilweise oder ganz eben donated an wen man halt unterstützen möchte. Ja, das finde ich dann schon wieder ein bisschen problematischer. Ich sag mal, Browser-Mining, da ist die Einstiegshürde halt sehr gering. Bei so einem Projekt, da muss man ja schon wissen, was man tut, ne? Also wie man dann quasi so ein Mining-Node aufsetzt. Oder ich meine, selbst wenn es einem leicht gemacht wird, ist es ja immer noch eine zusätzliche Hürde. Nee, also Mining-Node musst du dann nicht selbst aufsetzen. Und wie supporte ich das dann, das Donating by Mining? Du installierst dir quasi einen Miner und wählst das Projekt, das du supporten willst, und dann startet das Mining. Ja, aber dann, das meinte ich doch mit einem Mining-Node installieren. Nee, eine Node ist das nicht. Es ist ein Client. Okay, es ist keine Full-Node, aber es ist eine Mining-Node. Ja, wenn du das Node nennen magst, also für mich ist Node was anderes. Für mich ist Node etwas, das was bereitstellt. Okay. Okay, dann ist das so wie beschrieben. Dann haben wir noch die Hotshop Point-of-Sale-Software. Das betrifft ja dann eher Dienstleistungen oder ja irgendwelche Marktanbieter, die quasi direkt eine Kasse anbieten wollen, mit denen die Kunden dann bezahlen können. Ja, vielleicht können wir kurz darauf eingehen, wie das funktionieren soll. Wenn du es gelesen hast, gerne. Ja, es soll so funktionieren, dass quasi der Owner von dem Projekt ein Server startet. Zum Beispiel, wie hat er es genannt? Ja, zum Beispiel hotshop.cryptogrampy.com. Übrigens Cryptogrampy, man kennt ihn vielleicht von Twitter. Dem seine Idee ist es. Und dass man dort sozusagen seine Payment-Requirements angibt, also zum Beispiel seine Adresse und dann noch den View-Key von der Wallet. Und dann lauscht quasi sein Server darauf, ob diese Adresse bezahlt wurde mit dem Betrag, ne? Also quasi, man gibt so an, hey, ich habe hier was zu verkaufen, zum Beispiel hier eine Dose Cola, ich brauche jetzt 2 Euro dafür, dann gibt er da 2 Euro an, der rechnet raus, wie viel XMR das sind und generiert dann einen QR-Code und die Person kann dann mit dem QR-Code bezahlen und der Server lauscht dann mithilfe des View-Keys auf die Wallet und sieht dann, wann der Betrag vollständig bezahlt wurde. Das heißt, man hat sozusagen einen Third-Party-Truth-Teller, der einem sagt, jo, du hast die Transaktion bekommen oder nicht. Und der Vorteil davon ist eben, man muss keine eigene Node betreiben, wo man das dann alles selber setupt, sondern man hat eine ziemlich einfache Einstiegshürde. Der Nachteil, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, dass man eben seinen View-Key einer externen Partei mitteilt, die einem dann sagt, also die dann ja sehen kann, ob da Transaktionen hingekommen sind oder nicht. Genau. Oder? Ja. Ja. Also ich finde es eine super Idee. Ich finde auch Physical Point of Sales Systeme sind etwas, was Monero bitter nötig hat. Einfach weil die Adaption im Internet ist schön und gut, aber am Ende des Tages will ich vielleicht auch am Kiosk zahlen können. Und die Einstiegshürde für Merchants ist halt gerade noch extrem groß, vor allem in regulierten Ländern wie Deutschland. Da wäre es eigentlich gar kein Problem, Monero zu akzeptieren, aber du musst halt an dem Tag, wo du dann ein Gut für Monero verkauft hast, umrechnen in den Euro-Wechselkurs. Und da gibt es irgendwie, glaube ich, noch keine gute Lösung, die die Buchhaltung für die Merchants abnimmt. Und deswegen jede Entwicklung, die in die Richtung geht, finde ich sehr begrüßenswert. Einfach, dass man auch Brick-and-Mortar-Stores die Möglichkeit schafft, relativ einfach Monero-Zahlungen zu akzeptieren. Ja, genau. Wobei ich auch da wieder sagen muss, also diese Monerujo Android-App, die macht einem das ja auch schon relativ einfach mit diesem Anforderungs-QR-Code und ist natürlich auch bequem, wenn man es dann direkt im eigenen Smartphone hat, ne? Also man könnte dann ja sich im Ladenlokal auch ein Smartphone hinlegen für Monero-Zahlungen. Und dann quasi da macht man ja genau das Gleiche. Also man gibt quasi den Wert ein, auch in Euro, und der rechnet dann um in Monero und bietet dann die Zahlung per QR-Code an. Ja, genau. Eigentlich ist es genau das Gleiche. Nur ich sehe den Vorteil, dass du halt deine Wallet nicht aktiv irgendwie geöffnet haben musst dafür. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei Monerujo ist, ob das nur funktioniert, wenn du dich auch in deine Wallet anmeldest. Das wird nur mit der Wallet funktionieren, die dann auch auf dem Monerujo ist. Aber auch da, also ich würde das dann, ich sag mal, zum Beispiel könnte man es ja so machen, wenn man jetzt ganz safe sein will. Die eigentliche Wallet ist eine Paper-Wallet, die man nur dann auflöst, wenn man sie braucht. Und jeden Abend nach Feierabend macht der Merchant dann eine Überweisung quasi von der Monerujo-Wallet alles blank zur Paper-Wallet und beginnt dann am nächsten Tag wieder mit null. Ja. Ja. Also so wie ich meine, das funktioniert, ja. Ich finde es nur ein bisschen clunky, dass man das halt mit einem Handy machen muss. Also ich stelle mir ein Point-of-Sale-System irgendwie eher so wie ein in Anführungszeichen traditionelles Point-of-Sale-System vor. Ich meine, es gibt ja einige so Cafés, vielleicht kennt ihr das auch, die dann so ein iPad haben und auf dem iPad läuft halt so proprietary Software Garbage, der dir dann auch noch mit Visa und Mastercard erlaubt, Zahlungen zu empfangen und der Merchant muss da Gebühren dafür abdrücken. Das ist halt alles nicht so nice irgendwie. Und ich visioniere so, du gehst in den Laden rein, da ist auch ein iPad, aber da ist dann irgendwie, ja, cool, ein QR-Code schon. Und der Merchant hat auf der anderen Seite auch nochmal ein Gerät, wo er vielleicht einen Betrag eingeben kann. Dann verändert sich der QR-Code in Realtime. Und ja, also hier auch das Problem, was der beschreibt, dass du, angenommen, du hast so einen Shop und du akzeptierst Monero-Zahlungen und das wird aber ganz selten benutzt. Und dann kommt mal so ein Alex Anarcho da rein und sagt, jo, ich will jetzt mit Monero zahlen. Dann musst du erst 20.000 Blöcke synchronisieren, bis du überhaupt sehen kannst, ob die Zahlung angekommen ist. Und ja, da ist halt dieser Hotshop hat dieses Problem nicht, ja, weil eben die Node bei einem externen Typen läuft. Und das stimmt, genau. Übrigens auch etwas, das ich interessant fand mit dem YuKey, dass wir ja das vielleicht für TippXMR benutzen könnten, dass man bei uns nicht den Seed eingeben muss. Ja, gut, dann kommen wir weiter zu Deploy Simple, Provably Fair, Community-Funded Monero Casino. Also für die Leute, die ein Gambler-Herz haben, gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, Monero zu verspielen im Internet. Und also was ich da halt auch besonders hervorhebenswert finde, ist dieses provably fair. Also ich weiß nicht genau, wie sie es umsetzen werden, aber ich sag mal, wenn es Open Source ist und man sich die Algorithmen angucken kann, ist das natürlich schon ein echter Mehrwert gegenüber allen anderen Casinos dieser Welt. Ja. Ja. Okay, dann der letzte Punkt ist SolOptXMR. Das ist die Kurzform für Solar Optimal Mining of XMR. Auch da habe ich mir den Text nicht durchgelesen, sondern nur die Überschrift. Aber anhand des Titels kann man ja schon entnehmen. Also es geht eben um die Generierung von Moneros mit nachhaltigen Energien, also in dem Fall Solarenergien. Ja, soll als Open Source Software entwickelt werden. Genau, und hat dann so Optimierungen, wie dass es Time of Day in Betracht zieht, wie das Wetter ist, wahrscheinlich wie viel Elektrizität gerade reinkommt und dann halt den Miner so steuert. Genau, also der Miner wird zum Beispiel nachts dann ausgeschaltet, nehme ich an. Ja. Das finde ich auf jeden Fall ein ganz nettes Projekt. Absolut, weil gerade bei Solarenergie gibt es ja vielleicht so Momente, wo du so viel Solarenergie produzierst, die aber gar nicht alles verwerten kannst. Und dann ist halt die Frage, wohin damit? Ja, weil die Energie ist ja schon da. Warum sollte man die einfach so nicht nutzen? Und finde ich echt einen coolen Ansatz irgendwie. So gerade für Leute, die selber eine Solaranlage auf dem Dach haben, das irgendwie als selbstständiges Gewerbe angemeldet haben, da noch so ein zusätzliches Feature einzubauen und dann das Monero-Netzwerk zu entdecken, nice. Ja, finde ich auch mega cool. Genau, also es gibt ja auch bei diesen Haus-Solaranlagen, ne, es gibt ja einmal diese Netzwerkvariante, wo man selber quasi auch einspeist und eben dann Teil des Stromnetzes wird als Einspeisender. Dafür braucht man dann auch eine Gewerbeanmeldung. Die Alternative ist ja eine Insellösung, für die man dann auch keine Gewerbeanmeldung braucht, weil man nichts einspeist, sondern den überschüssigen Strom quasi in irgendwelchen Wallboxen zwischenspeichert. Mhm. Und ich sag mal, also auch da könnte man dann ja den Miner quasi wieder 24/7 laufen lassen, wenn denn der Speicher entsprechend voll genug ist. Ja. Okay, dann war im aktuellen Monat noch etwas in der Finanzierung, was dann aber auch schon voll finanziert war, also wo jetzt kein akuter Handlungsbedarf mehr besteht, und zwar Creation of Python Tools and Educational Material for Checking and Explaining the Absence of Money Leakage, also known as Inflation in Monero. Also sehr langer, sperriger Titel. Was ich überhaupt nicht verstehe, sind die Python-Tools da drin. Aber ich sag mal, das Erklärmaterial, um quasi die Inflation von Monero zu erklären, ist natürlich sinnvoll. Ich weiß nur nicht, also ich sag mal, alles, was er da beschreiben will, ist ja quasi die Tail-Emission. Und ja, ich sag mal, so schwer oder kompliziert ist es ja nicht. Irgendjemand rauscht gerade mit seinem Mikro. Ja, also so wie ich es verstehe, ist das ein Projekt, wo man praktisch als Cypherpunk-Hero Solo-Miner verifizieren kann, wie viel Monero denn im Umlauf sind. Und das ist bei Monero eben nicht so trivial wie bei Bitcoin, weil bei Bitcoin kann man sich ja einfach alle Outputs, die eben unspent sind, aufaddieren. Die sieht man ja in der Blockchain einfach. Und dann kannst du sagen, so viele Satoshi gibt es gerade im Umlauf. Bei Monero geht es eben nicht. Da muss man um die mögliche Geldmenge zu ermitteln, eben alle Coinbase-Transaktionen aufsummieren, weil alle anderen Beträge versteckt sind. Und ja, da einfach so, ich finde es generell einen guten Ansatz. Ich finde vielleicht 43 XMR viel, aber gut. Die Community hat es gefundet und ja, nett auf jeden Fall. Ja, so, das waren dann eigentlich auch schon die Neuvorschläge, was dann sich auch aktuell in der Umsetzung befindet. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Sendung gar nicht. Die Monero Bash, Wrapper for Monero, written in Bash for Linux. Da soll es eben darum gehen, ich sag mal, die Kommandozeilen-Tools, MoneroD, Monero Wallet CLI, Monero RPC und eventuell später auch P2Pool quasi alle zusammenzufassen in einem einzigen Kommandozeilenprogramm, nämlich der Monero Bash. Ich als großer Bash-Freund finde das natürlich gut. Wobei, wie gesagt, eigentlich alles, was er da macht, kann man heute auch schon mit den Tools machen, die die es gibt. Also dazu hätte es nichts Neues gebraucht. Sein Mehrwert ist dann eben, das alles zusammenzufassen in einem Tool und auch teilweise über Skripte zu automatisieren. Also insbesondere zum Beispiel die Updates mit der Signaturprüfung, was ich ja bei dem kleinen Raspberry Pi-Projekt auch schon mal mit drin hatte. Ja, solche Sachen will er da halt automatisieren. Finde ich ganz nett. Ich finde es auch super, weil ja, wie du gerade gesagt hast, die Funktionalität gibt's zwar schon, aber wer auf der Kommandozeile mit einer Monero Node zum Beispiel interagiert hat, weiß, dass das sehr lange Commands werden können mit vielen Flags und so weiter. Und das ist natürlich alles Komplexität, die auch mir, als ich damit angefangen habe, einige Steine in den Weg gelegt hat. Und wenn du dann hier so ein Kommandoline-Tool hast, wo du eine Manpage hast, irgendwie mit echt guten Defaults, wo sich Leute Gedanken gemacht haben. Ich hoffe, das ja senkt auch wieder die Einstiegshürde einfach für Leute, die schon irgendwie mit der Kommandozeile vertraut sind, aber jetzt nicht die ja krassen Vim-User und Kommandozeile-only sind. Und genau, finde ich echt cool, auch dass es eben ein Bash ist, was sehr universell ist. Und genau, und wenn das, also ich sag mal, der Quelltext wird ja hoffentlich frei sein, also Open Source. Wenn man es dann zum Beispiel auch auf dem Headless Raspberry Pi installiert, hat es halt den Vorteil, also man spart sich diese ganze GUI, man braucht da kein Bildschirm, keine Tastatur, keine Maus, sondern kann das ganze Gerät einfach nur am Netzwerk betreiben und sich dann per SSH draufschalten und darüber fernwarten. Ist ja auch charmant. Ja, und dann noch mit 2-3 Commands wahrscheinlich einfach. Musst du ja nicht mal viel merken. Ja. Cool. Was gibt's bei euch von TypXMR Neues? Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ob wir das in der letzten Sendung erwähnt hatten, aber wir haben unseren ersten Milestone erreicht und Development geht fröhlich weiter. Wir haben jetzt auch schon auf React 18 abgedatet und das ist ein wichtiges Update für uns, weil wir teilweise Feature von React 18 benötigen werden. Genau, läuft gut. Sehr gut. Dann die nächsten beiden Punkte, die hat der Grisha, glaube ich, ergänzt. Nee, das ist von mir. Okay. Einmal habe ich hier im Monero Observer die Pocket Node entdeckt. Das ist auch ein Projekt vom Crypto Grampy, also von dem wir vorhin diesen Hotshop diskutiert haben. Und zwar hat er hier ein Repository zusammengestellt, mit dem man beispielsweise ein altes Android-Handy in eine Monero Node verwandeln kann. Und das finde ich ein interessantes Ding, weil ich habe hier auch noch vielleicht das ein oder andere Android-Handy in der Schublade rumliegen, was halt nichts macht. Und ähnlich wie dieses Sidekick-Projekt von Monerujo, wo man dann praktisch ein altes Handy als Hardware-Wallet umfunktioniert, ist halt auch hier wieder ein interessanter Ansatz, um so die alte Technologie wieder zum Leben zu erwecken. Kann man sich mal anschauen. Es ist alles noch ein Work in Progress und man sollte damit das mit Vorsicht handeln, sage ich mal. Auch weil er hier schreibt, dass er eigentlich gar nicht weiß, wie man Android-Apps programmiert. Hat wahrscheinlich irgendwas zusammengeklickt, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Java-Programmierer unter unseren Zuhörern, der da mal in dieses Repo reinschauen will. Und das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da vielleicht auch generell nochmal der Hinweis, also selbst wenn das Projekt jetzt abgeschlossen wäre und Security Audits stattgefunden hätten und das Ding als bombensicher gilt, gerade so bei veralteten Android-Geräten weiß man ja auch nicht, wie die darunterliegende Struktur aussieht. Also das heißt, mehr als ein Taschengeld oder so eine Tageskasse würde ich auf solchen Nodes dann aber auch nicht parken wollen. Ja, ist vielleicht eher so ein cooles Ausprobierprojekt, wo du dann, keine Ahnung, dir ein Handy als Always-On-Display irgendwo hinstellen kannst und hast eine GUI oder so. Weiß nicht. Oder eben auch wieder für so Shop-Systeme, ne? Was weiß ich, wenn du eine Gastronomie hast und alle Kellner damit ausrüstest, dann können die halt darüber Zahlungen entgegennehmen und am Ende des Tages schiebst du es dann halt wieder alles auf eine Paper-Wallet. Ja, wobei, so wie ich das verstanden habe, ist es nur eine Node, also dass du halt wirklich eine Full-Node auf dem Handy betreiben kannst, wo die Blockchain halt synchronisierbar ist. Ja, okay, also ohne Zahlungsanforderung. Ja. Ja, okay. Und dann schreibt er hier auch noch, dass er versucht, das mit Orbot über als Hidden Service sozusagen verfügbar zu machen. Das heißt, man müsste dann nicht mal einen Webserver einrichten wahrscheinlich, sondern müsste dann nur einmal einen Button drücken und könnte dann über Tor auf diese Node zugreifen. Das ist ja auch schön. Wobei, ich glaube, auch da muss man wieder, ne, juristisch ist es, glaube ich, in einigen Ländern schon verboten, Orbot als Server zu betreiben. Oh, okay. Ja, und dann habe ich noch was Interessantes gefunden, und zwar XMR Sail. Das ist ein Codefork von Sat Sail, also von Satoshi Sail. Letztendlich, was es ist, ein einfaches, easy deployable, lightweight Monero Payment Processor that connects to your own Monero Node. Also, falls ihr jetzt eine Monero Node schon laufen habt und vielleicht ja Donations akzeptieren wollt oder ihr habt einen Laden oder so, dann könnt ihr euch mit diesem XMR-Sale einen relativ einfachen Button in die Webseite einbauen, das letztendlich ein iframe ist. Und wenn du da drauf drückst, dann springt sozusagen dieses XMR-Sale-Tool an und ermöglicht die relativ einfache Überweisung. Und das kann man wohl auch in WooCommerce einbinden. Und ich finde, genau solche Projekte brauchen wir viel mehr, weil die Macht, die damit kommt, dass ich einfach sage, ich hoste meinen eigenen Webshop, wo ich meine Produkte anbiete und wo ich selber die Zahlungen abwickle, finde ich so krass irgendwie, was den Leuten wieder für eine ökonomische Macht zurückgibt. Deswegen, ja, kann man sich auch mal angucken. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und weißt du, also muss dazu die Monero Node auf dem gleichen Server laufen? Das weiß ich nicht. Also hier in dem iframe gibt man eine HTTP-Adresse als Server-IP an. Genau, das wird ja die Server-IP von dem XMR-Sale sein. Und den iframe, den kann ich dann auf jeder beliebigen Webseite einbinden. Und meine Frage war, also muss das XMR-Sale auf dem gleichen Server laufen wie die Monero-Node? Vermutlich ja, ne? You don't need your own node. XMR-Sale sets up Monero Wallet RPC and connects to public nodes. Can't be over Tor. Mhm. Krass. Okay. Genau, und dann haben wir noch, ich ziehe kurz vielleicht Monero Python vor, da ist einfach die Version 1.0 rausgekommen. Monero Python ist ein Teil vom Monero Ecosystem, das heißt für alle Python-Programmierer, die mit Monero spielen wollen, da gibt es jetzt sozusagen den ersten Main-Release, genau. Kann man sich auch anschauen. Ja, und was bei mir ist noch ein Thema rausgeflogen. Ich hatte noch in der Umsetzung Haveno Frontend. Die hatten ja auch ein CCS gefundet mit einer relativ hohen Summe. Ich glaube 800 XMR oder sowas. Die wurden relativ schnell in 2, 3, 4 Tagen fully funded. Und genau, da geht es um die Entwicklung vom Haveno Frontend. Ah, okay. Gesehen habe ich da auf jeden Fall schon mal sehr coole UX-Designs. Und ich freue mich drauf, das sieht alles schon ziemlich modern und Leading-Edge-mäßig aus. Also da kann man sich auf jeden Fall auf was freuen. Wenn du den Link nochmal findest, dann poste den gerne nochmal, weil das Thema wird mich auch interessieren. Dann können wir das ja auch oben bei dem Haveno-Punkt noch ergänzen. Was auch abgeschlossen wurde innerhalb des letzten Monats, ist der es gab ja ein CCS für die russischsprachige Community, irgendwelche YouTube-Videos zu erstellen. Das ist inzwischen abgeschlossen. Den Kanal gibt es, den findet ihr auch verlinkt bei uns in den Shownotes. Aktuell hat er, glaube ich, irgendwie 6 Videos oder ja, ich rufe gerade mal die Seite auf, dauert ein wenig. Also ein paar Videos sind auf jeden Fall schon in dem Kanal veröffentlicht und darüber hinaus, das hatte ich in dem ursprünglichen CCS gar nicht gesehen, aber angeblich, zusätzlich zu dem YouTube-Kanal gibt es auch noch eine neue News-Seite und zwar xmr.ru, also auch einen schicken Namen hat er da erwischt. Und da werden halt aktuelle Themen dann auch noch auf Russisch verbreitet. Super. Dann kommen wir zum Aktuellen. Denn vor wenigen Tagen hat in Miami die Monerotopia Conference for Privacy stattgefunden. Wer auf Monero Twitter unterwegs ist, wird das denke ich, auch mitbekommen haben. Aber Douglas Tooman, der Host vom Monero Talk Podcast, hat eben seine erste Konferenz organisiert und es scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein, mit eigentlich allen Leuten, die da waren, schöne Bilder zusammen gepostet haben. Und ja, keiner von uns war jetzt leider dabei, aber ich denke, das ist echt eine tolle Sache, dass da so ein Community-Effort ist und eben dieses Grassroots-Movement die Community zusammenbringt und nach vorne treibt. Und bei dieser Konferenz waren krasse Leute, also die ich sehr bewundere, wie zum Beispiel Luke Smith oder Sarang Noeta oder Co., der Zarephis entwickelt, oder Arctic Mine. Also ja, echt eine coole Truppe. Genau, und dann vielleicht gerade noch, wer jetzt sich da in den Allerwertesten beißt, weil er nicht nach Miami fliegen konnte. Die nächste Chance wird sich noch dieses Jahr bieten, und zwar in Lissabon findet am 18. und 19. Juni die Monero Conferenzo statt. Und die Conferenzo, die gab es schon mal, ich glaube, die war damals in Colorado, einfach eine Monero-fokussierte, relativ technische Konferenz, wo ja Leute ihre aktuellen Forschungen vorstellen, nehme ich an, und wo die Community eben auch nochmal zusammenkommt, und das auf europäischem Boden. Und ich habe mir das auch schon überlegt, ob ich da hinfliegen soll. Ich habe auch schon mal versucht, einen Talk einzureichen. Und falls das klappen sollte, werde ich auf jeden Fall da sein und würde mich dann natürlich auch freuen, vielleicht den ein oder anderen Monero Mumble Zuhörer da zu treffen. Das ist am 18. bis 19. Juni in Lissabon. Das hört sich doch interessant an. Weißt du schon, wer da sonst noch? Also gibt es da schon ein fertiges Konferenzprogramm? Nein, es gibt noch kein Speaker-Line-Up. Das ist auch jetzt alles erst vor ein paar Tagen fest announced worden. Genau, aber ich denke, dass so, ja, Seth for Privacy hat gemeint, dass er auf jeden Fall kommen will. Und vielleicht auch Douglas. Ich weiß jetzt nicht, wie die amerikanische Fraktion sozusagen nach Europa reisen kann, aber ja. Ach, und vielleicht noch für die Leute, die da mithelfen wollen, ja, meldet euch. Es gibt da auch jetzt noch Planungsmeetings, wo ihr einfach teilnehmen könnt. Das ist ja alles Open Source. Und falls ihr da einfach Bock habt, eure Zeit zu investieren und ihr meint, ihr könnt die Konferenz und die Community so unterstützen, dann macht das, ja, weil es ist kein einfacher Task, so ein Event auf die Beine zu stellen. Und ich denke, jede helfende Hand ist da herzlich willkommen. Genau, das nächste konkrete Planungstreffen ist am 16. April um 17 Uhr UTC. Ich glaube, wir sind 2 Stunden dahinter, ne? Das wäre dann 19 Uhr bei uns. Und wenn ihr auf den Link klickt der Konferenz, dann findet ihr da auch noch ein Call for Presentations beziehungsweise Workshops. Und da könnt ihr euch dann noch anmelden, wenn ihr selber was aktiv zum inhaltlichen Programm beitragen wollen. Sehr, sehr cool. Leider kann ich nicht dabei sein dieses Jahr, aber es ist auf jeden Fall geplant, mal dahin zu gehen. Ich gehe mir davon aus, es wird ja wahrscheinlich auch Aufzeichnungen geben, ne, über die wir dann im Nachhinein sprechen können. Ja, und auch wenn man einen Talk einreicht, kann man ankreuzen, ob man da persönlich vor Ort sein wird oder remote. Ich finde es so immer ein bisschen doof, wenn eine In-Person-Konferenz stattfindet und man hat dann Remote-Speaker. Aber gut, vielleicht ist es immer noch besser, als das dann bestimmte Leute gar nicht kommen können. Okay, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber darauf würde ich gerne eingehen. Ich habe beim Chaos Communication Congress eine genau anders lautende Erfahrung gemacht. Und zwar, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, quasi ihren Talk als Video einzureichen. Da waren also ein paar, die das gemacht haben. Die haben quasi das Video, das fertige Video, im Vorfeld eingereicht. Das wurde dann da quasi nur abgespielt und nur die Q&A-Session war dann halt derjenige live per Videoschalte zugestellt. Und ehrlich gesagt fand ich das super, ne? Weil dann hat derjenige, der da spricht, eben die Möglichkeit, alles in Ruhe genau in der Tiefe und Reihenfolge zu behandeln, wie er das möchte, ohne irgendwie vor Ort diese Nervosität und Aufgeregtheit zu haben. Also ich habe da echt, also ich fand das gut. Ich fand es sogar teilweise besser von den einzelnen Vortragen als so, wenn sie frei sprechen würden. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also wenn man das wirklich so macht, dass man praktisch dieses veränderte Format nutzt und eben keinen Live-Vortrag macht, sondern halt was mit mehr Aufwand vorbereitet. Ja, Genau, da kannst du auch viel besser, also cool, den Text mit Bildern aufeinander abstimmen und so weiter. Also ich finde, das hatte was so, ne? Diese fertig vorbereiteten Clips. Ja, genau, da hat man nicht so dieses Problem, oh, jetzt geht gerade bei dem technischen Setup hier bei der Konferenz was nicht, sondern es ist alles schon, wenn man zum Beispiel was showcasen will, irgendwie, man wechselt dann das Programm oder so. Ja, oder man erzählt jeder schon was eigentlich erst 2 Folien später erwähnt werden sollte. Ne? Das ist ja auch so ein Klassiker. Und, also deswegen finde ich, hat das auch seinen Charme, die Videobeiträge. Ja, guter Punkt. Das ist mittlerweile ja auch, dass sie ihre WWDC oder ihre ganzen Apple-Events voraufzeichnen und dann einfach abspielen. Ja, also ich glaube, das kommt der Qualität auch zugute, dieses Verfahren. Okay, dann haben wir einen Geburtstag zu feiern. Wupp, wupp. Und zwar in 8 Tagen feiert Monero Geburtstag. Da wurde der erste Block, wurde am 18.04., was war es, 2014, glaube ich, ne, gemeint. Ja, 2014. Monero wird 8 Jahre alt. Yay. Dann habe ich eine Meldung gefunden bei BTC Echo. Und zwar, Russland akzeptiert Bitcoin für Öl- und Gasexporte. Da war dann natürlich direkt meine erste Frage, werden westliche Staaten diese Coins dann tainten? Ist doch eigentlich von auszugehen, oder? Wie meinst du das? Wegen den Sanktionen? Ja, genau. Also, dass sie einfach sagen, so, also alle Bitcoins, die jetzt an bekannte staatliche russische Adressen transferiert werden, all diese Bitcoins gelten als tainted und dürfen von westlichen, Marktplätzen nicht mehr in den Markt gegeben werden, also nicht angenommen werden, beziehungsweise nicht ausgezahlt werden. Hm. Vielleicht nur, wenn sie die Bankensanktionen brechen, ne? Vielleicht dann, aber ich denke erstmal nicht, dass man die tainten würde. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber ich sag mal, also wenn wir darüber sprechen, dass Öl- und Gasexporte jetzt in Bitcoins gezahlt werden, dann sprechen wir ja wirklich über enorme Summen, ne? Also das heißt, wir sprechen dann auch über wirklich viele Bitcoins, die dann potenziell getaintet werden. Mhm. Ja. Aber wer sollte denn in Bitcoin zahlen und warum sollte man das tun? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Naja, also ich sag mal, Russland wurde ja von dem SWIFT-Netzwerk abgekoppelt. Und wenn jetzt irgendwelche Staaten, die, nicht der, ja, ich weiß gar nicht, wer dieses SWIFT-Abkommen mit Russland gekündigt hat, also wer da alles Teilnehmer ist, aber es gibt ja auch Staaten, die nicht Teilnehmer des SWIFT-Abkommens sind, aber die vielleicht SWIFT genutzt haben, um Öl- und Gasimporte aus Russland zu bezahlen. Und die hätten ja jetzt rein theoretisch die Möglichkeit, das über Kryptozahlungen zu finanzieren. Aber soweit ich weiß, sind diese Transaktionen im SWIFT-System gar nicht sanktioniert worden und die laufen weiterhin, was diese Importe oder Exporte. Stimmt, du hast recht, genau. Es gab ja diese 2 Banken, diese beiden Banken sind davon ausgeschlossen. Aber ich sag mal, die Meldung, dass Russland das Bitcoin-Zahlungen akzeptiert, ist ja erstmal im Raum. Also das heißt, sie müssen ja irgendwo einen Bedarf dafür sehen, dass sie sich jetzt mit so einer Meldung quasi an die Öffentlichkeit wenden, oder? Das stimmt, ja. Und ja, also wie gesagt, für mich wäre halt wirklich interessant, wie der Westen damit jetzt umgehen will, ob sie jetzt verschärft gegen diese Bitcoin-Zahlung vorgehen wollen, indem sie eben sagen, okay, das könnt ihr machen, aber dann habt ihr nichts davon, weil die sind nur noch bei euch in Russland gültig und bei uns im Westen nicht mehr. Andererseits, ich sag mal, der Handel mit China und Indien steht Russland weiterhin offen. Da wohnen auch ein paar Millionen Menschen. Und das sind ja auch riesige Märkte, ne? Also das kann ja auch nach hinten losgehen, dass sich Russland dann halt komplett anderen Märkten zuwendet. Ja. Jo, dann in ähnlichem Kontext gab es ebenfalls bei BTC Echo noch einen Artikel dazu, wie sich die russische Bevölkerung mit einem Privacy-Coin, dann habe ich schon mal in Klammern dahinter gesetzt, gemeint ist in dem Artikel Monero, vor den Sanktionen drückt. Und da ist halt die Arbeitsthese, dass eben der aktuelle Anstieg beim Monero-Preis halt auch mit den mit dem Krieg Russland gegen Ungarn zu tun hat und dass da, also eigentlich haben sie am Ende 2 Thesen. Das eine ist, dass Russland sich nach dem Ausschluss aus dem SWIFT-System quasi dann des Moneros bedient, um weitere Zahlungen abzuwickeln, aber auch, dass die Ukraine quasi Waffen über Monero finanziert, was ich mir eher weniger vorstellen kann, weil sie die Waffen ja hauptsächlich aus dem Westen bezieht. Nee, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, 80% der Spenden, die über Kryptowährungen reingehen, gehen direkt ans ukrainische Militär. Okay. Also das heißt, die bezahlen dann Waffen mit Kryptowährung? Alle Militärausgaben, schätze ich mal. Weil ich sag mal, also es muss ja dann auch einen Verkäufer geben, der gegen Krypto diese Sachen liefert. Und ach da so. Ich immer nur nee. Von... Bitte? Das wird getauscht gegen lokale Währung. Ja, okay. Ja, ja, also wie gesagt, das ist halt so die These. Aber auch da gilt das, was wir vorhin schon gesagt haben. Also bei Monero kann man halt nur von außen drauf gucken, aber nicht innen reingucken. Also das heißt tatsächlich zu sagen, wovon jetzt dieser Preisanstieg herrührt und wo das Geld hauptsächlich herkommt, lässt sich da schwer nachweisen. Ja, also mich verärgert es ein bisschen, weil das so Spekulation ist einfach. Das ist genauso wie die Spekulation von staatlichen Organen, die sagen, ja, in Monero wird so viel Terrorfinanzierung und Kinderpornografie und so weiter abgewickelt. Das stimmt nicht, ja. Also wenn wir uns die Studien wirklich anschauen, die meiste Terrorfinanzierung findet eben in Fiat-Geld statt. Und ich finde auch den Artikel hier, wenn ich mir den durchlese, das ist lazy at best. Also wie sie hier zum Beispiel Ring Confidential Transactions beschreibt. Ja, sie schreibt hier, Zitat, Ring Confidential Transactions sorgen dafür, dass die Transaktionshöhe verschleiert wird. Man stelle sich einen Geldbeutel mit insgesamt 50 XMR vor. Mit diesen möchte man nun einen Gegenstand in Höhe von 4 XMR kaufen. Dazu muss der Geldbeutel die 50 XMR auf den Tisch legen. Er hält jedoch 46 XMR zurück, während die restlichen 4 an ihre neuen BesitzerInnen, also alles komplett gegendert, gehen. Für den nächsten Gegenstand, der 4 XMR kostet, muss der Geldbeutel wieder 64 XMR zahlen und erhält die restlichen 42 zu. Das ist den Mechanismus, den die Autorin Marlene Müller hier beschreibt, ist, so funktioniert Bitcoin auch. Ja, ist ein UTXO-Set, wo wir immer den ganzen UTXO ausgeben müssen und wir splitten den halt und zahlen uns selber einen neuen, kleineren UTXO zurück. Das hat aber nichts mit Ring Confidential Transactions zu tun, die ein kryptografischer Zero-Knowledge-Proof sind, damit die Beträge mit einem Fragezeichen markiert werden können und man die einfach gar nicht sieht. Also ich finde, das ist halt, man merkt hier dran, wie wenig die sich einfach auskennen damit und wie viel Angst und Schrecken einfach die mit so einem Artikel schreiben, wo sie halt wenig Ahnung von der Materie haben. Deswegen, das ist so, für mich ist das halt so ein Schlagzeilenartikel. Ich würde da jetzt nicht sonderlich viel drauf geben. Ja, du hast recht. Und wie gesagt, also gerade so dieses Spekulative, woher es überhaupt kommt und was damit passiert, ist natürlich nochmal weiter weg von dem, was man da eigentlich wirklich nachweisen kann. Ja. Die Christine Lagarde hatte auch ausgesagt, Krypto sei reine Spekulation, bedrohe den Westen und spiele Putin in die Hände. Lol. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon direkt am nächsten Thema, denn jetzt Ende März hat die EU einen Gesetzesentwurf ja zugestimmt, der das effektive Verbot von sogenannten Unhosted Wallets bedeuten würde. Und eine Unhosted Wallet verstehen die eben als Wallet, die nicht KYC'd wurde, ja, also wo man sich praktisch einfach eine Software runterladen kann und dann wirft man den Seed Generator an und generiert sich einfach eine Seed. Da muss ich ja keinen KYC-Prozess machen und das ist in den Augen der EU eine Unhosted Wallet und soll in Zukunft nicht mehr einfach so möglich sein oder legal sein. Und da sind jetzt natürlich noch viele Fragezeichen, wie das dann konkret in der Implementierung aussehen wird. Ähnlich wie bei der DSGVO damals, wo dann klar war, okay, jetzt wird was gemacht, aber wie das dann konkret umgesetzt wird, das steht dann natürlich erstmal auf einem anderen Blatt. Aber nichtsdestotrotz ist das sowohl für Bitcoin als auch für Monero als eigentlich generell diesen disruptiven Krypto-Gedanken ein sehr großes Problem, dass jetzt hier die EU eben ja dem Ganzen einen Zaun umsetzen will. Vielleicht müssen wir noch mal kurz genau beschreiben, was wirklich von dieser Regelung betroffen wäre, oder? So wie ich das nämlich verstanden habe, würde diese Regulierung hauptsächlich zentralisierte Exchanges betreffen, dass man zum Beispiel nicht einfach auf irgendeine Adresse withdrawen kann, sondern nur irgendwelche gewhitelisteten Adressen von zum Beispiel anderen Börsen oder sowas, aber dass man sich seine Coins dann zum Beispiel nicht mehr auf den Ledger ziehen kann. Habt ihr das auch so verstanden? Nee, ehrlich gesagt nicht unbedingt. Da war in dem Artikel ist noch ein anderer Artikel von BTC Echo verlinkt. Und da ist es dann eher wieder so beschrieben, als würde es da wirklich nur um institutionelle Anbieter von Wallets gehen, nicht um private Anwender von Wallets. Aber das ist halt auch, da steht ganz klar drin in dem Artikel, so wird es da verstanden oder so kann es verstanden werden, aber so richtig klar ist es nicht. Ja, also ich hatte das auch so ein bisschen verstanden wie Grisha, dass effektiv, was das dann konkret bedeuten würde, ist, wenn das aktiv ist und du dann bei Kraken Monero gekauft hast oder Bitcoin gekauft hast, dann kannst du eben nicht an jede willkürliche Adresse withdrawn, sondern du musst praktisch, so wie du den KYC-Prozess jetzt auch schon machen musst, noch einen zusätzlichen KYC-Prozess machen für die Wallet, wo du es dann hin withdrawn willst. Und dann hat praktisch Chainalysis einen weiteren Datenpunkt, wo sie jetzt gerade nur eine Heuristik haben, wäre dann ein KYC-Ding. Und wahrscheinlich, wenn du dann das auf eine gewitelistete Adresse draufziehst und von dort aus, weil du ja eigentlich nur auf dem Bitcoin-Netzwerk unterwegs bist und da gibt es keine Whitelist und keine Blacklist, du kannst es dann rein technisch an jede Adresse schicken, aber wenn du das dann an eine non-whitelistete Adresse schickst, könnte ich mir vorstellen, dass es dann eben zu Problemen kommt, ja, dass dann eben dein ursprünglicher Exchange-Account erstmal eingefroren wird und dann wird halt gesagt, ja, wir haben hier festgestellt, dass im Nachgang, nachdem abgehoben wurde, sind Transaktionen passiert, die mit einem hohen Risikoprofil behaftet sind, bitte erklären Sie mal und bis dahin freezen wir den Account ein. Und das ist ein sehr großes Problem, weil ich glaube, effektiv, gerade in Bitcoin, führt das zu einer sozial enforceden Softfork. Das heißt, rein theoretisch ist das alles noch technisch rückwärtskompatibel, aber rein praktisch kannst du halt nicht, und das hatten wir ja auch schon in vielen Folgen vorher, von der weißen Seite, ja, von der whitelisted Seite von Bitcoin auf die non-whitelisted Seite wechseln. Und ich finde auch, Whitelist ist so ein erschreckendes Wort, weil man muss sich das mal überlegen, was das bedeutet. Das heißt, jede Adresse, die nicht explizit draufsteht, ist per se verboten. Und das ist ein starker Kontrast zu einer Blacklist. Ja, weil bei einer Blacklist sind alle Adressen erstmal erlaubt, außer du stehst eben auf der Blacklist drauf. Das ist so dieses innocent proven guilty und andersrum. Ne? Deswegen, ich glaube, je nachdem, wie das dann aussehen soll, könnte das gerade für Bitcoin extreme Probleme mit sich bringen. Auch was Fungibilität und so weiter angeht eben. Ja. Aber also ich sag mal, das, was da jetzt im Raum steht, das würde nach meiner Lesart nach wie vor, also es ist nicht direkt das Verbot von Unhosted Wallets. Also das heißt, du kannst dir 2000 Unhosted Wallets klicken. Du hast halt nur Probleme, da irgendwie Geld rauf oder runter zu bekommen. Genau. Also das heißt, die Unhosted Wallets selber sind ja nicht verboten. Das heißt aber auch, dass Projekte wie BISC und Haveno, quasi die ja den direkten Transfer zwischen zwei privaten oder zwischen zwei Wallets, egal welcher Art, erlauben, die sind ja von dem Verbot nicht betroffen. Aber man dürfte sie vermutlich nicht mehr benutzen, kann es sein? Das würde ich so nicht lesen. Warum? Da ist ja kein Dritter in der Mitte, der quasi genau unter diese Regelung fällt. Ja, stimmt schon. Ich meine, man könnte, selbst wenn sie verboten würden, würde das jetzt keine großen Auswirkungen haben, weil das Verbot technisch nicht umsetzbar wäre. Genau, also ja, aber da könntest du ja immer noch, was weiß ich, dann so False-Flag-Aktionen machen, indem dann staatliche Behörden selber irgendwelche Kryptowerte anbieten und dann gucken, wer denen das Geld von europäischen Konten überweist. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, ich sehe das im Moment, zumindest das, was da jetzt in den beiden Artikeln steht, das erlaubt nach wie vor das völlig legale Betreiben von privaten Full-Nodes und das völlig legale Transferieren von Werten über Plattformen wie BISC und Haveno. Okay, und das heißt zum Beispiel TippXMR nach deiner Interpretation wäre auch nach wie vor völlig legal, weil alles, was der TippXMR-Hoster tut, ist, er provided Software, die dem User aufläuft, oder? Also hier Streaming is on. Und weiter geht's. Wir hatten mal wieder das Ein-Stunden-Limit erreicht und mussten kurz den Stream neu starten. Wir waren bei dem EU-Verbot von Unhosted Wallets. Ich glaube, Alex, du hattest zuletzt was. Genau, ich habe mich gefragt, also das habe ich mich wirklich gefragt, als ich dann die News davon gehört habe, ob es TippXMR-Hosten in Europa verbieten würde, weil der Hoster eben von TippXMR Software bereitstellt, die Unhosted Wallets ermöglicht. Ja, auch wenn der Hoster natürlich kein Custodian ist von den Keys, hat er trotzdem, hostet er Software im Internet, die Unhosted Wallets benutzen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Till, dann meinst du, So wie die Legislatur gerade vorgeschlagen ist, wäre das nach wie vor legal. Ja, also bei dem Hoster ist es natürlich schon wieder schwieriger, weil dann in dem Moment wäre es natürlich der Dritte, der die Wallet hostet. Allerdings, also er hostet ja die Wallet, ohne erstens davon zu wissen, ne, weil das macht ja der User, der bei ihm den Hosting-Space gemietet hat, noch hat er Zugriff auf die Keys oder kann überhaupt irgendwie in diese Transaktionen eingreifen. Also das heißt, selbst wenn der darunter fallen würde, er hätte ja gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie ein AML oder KYC durchzuführen, weil er ja nur den Webspace ant. Das wäre, glaube ich, so ein Graubereich, der dann noch juristisch geklärt werden müsste. Aber ich sag mal, in dem Moment, wo du das selber hostest, ja, also deinen eigenen Raspberry Pi betreibst und die Portweiterleitung halt dahin lenkst, so lange wäre es auf jeden Fall legal in meiner Lesart. Ja, aber dann müsste halt jeder Streamer seine eigene TippXMR-Instanz hosten, oder? Genau, was man ja durchaus eh empfehlen könnte, weil not your keys, not your coins, aber selbst wenn du den Key hast, aber die Software auf einem dritten Server läuft, ja, dann kann das jetzt, diese Regulierung, die jetzt im Raum steht, quasi, das wäre da für mich dann juristisch unklar, wie da dann zu verfahren sei. Also, oder wir bauen das halt echt um, dass es nur mit View-Keys arbeitet. Dann hosten wir überhaupt gar nichts. Ja, aber ich meine, wir hosten ja auch jetzt schon nichts, weil eigentlich, was wir geben, ist ein JavaScript-Web-Bundle, was an den Client ausgeliefert wird, was dann halt eine WebAssembly Monero Wallet im Client-Browser initialisiert. Und wir kommunizieren per WebSocket von unserem Server aus mit dieser Wallet und fragen eben, yo, kannst du mir mal noch eine neue Subadresse geben, damit ich die Donation hier dem Donator anzeigen kann, oder hast du hier schon den Betrag für die Transaktion bekommen, solche Sachen. Ja, aber das ist ja, eigentlich ist es eine Souveränität vom Streamer, weil halt er eine komplett eigene Wallet hat, die eben jetzt nicht als Desktop-Applikation läuft, so wie Haveno oder BISC, sondern eben im Browser. Ja, aber es ist halt trotzdem alles kleinzeitig. Genau. Und im Sinne dieser Gesetzgebung wäre halt echt die Frage, wie es dann mit Web-Wallets generell aussieht, wenn quasi der Hoster nicht selber die Wallet betreibt, sondern nur den Webspace zur Verfügung stellt, ob das dann auch darunter fällt oder nicht, da bin ich mir... Ja, und auch so Sachen wie MetaMask, oder? Weil das ist ja eigentlich auch eine Browser-Wallet. Ja, also alle Browser-Wallets wären aus meiner Sicht davon auch betroffen. Und das ist doch dann schon ein krasser Einschnitt. Aber ich sag mal, weißt du, wo MetaMask sitzt? Nee. Also ich sag mal, wenn die jetzt irgendwo in einem EU-Ausland sitzen, wären sie ja nicht direkt von der Regelung betroffen, aber sie hätten dann halt Schwierigkeiten, auf die Whitelist zu kommen. Ne? Also das heißt, die dürften zwar ihren Dienst weiter betreiben und mit dem Rest der Welt Geschäfte tätigen, nur nicht mehr mit EU-Citizens. Oder beziehungsweise ja doch mit EU-Citizens aus meiner Sicht auch, aber nicht mit EU-Institutions, also Institutionen, Geldinstitutionen. Naja, das wird man jetzt auf jeden Fall über die nächsten Monate sehen. Im Juni ist da die finale Entscheidung dazu. Und ja, für alle Leute, die dagegen ankämpfen wollen, jetzt ist sozusagen die letzte Meile, wo das noch möglich ist, weil wenn das einmal beschlossen ist, dann ja, geht es wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Und auch jetzt ist eigentlich schon der Zug abgefahren, ne? Also der Gesetzesentwurf wurde ja schon verabschiedet. Ja, wobei der Trilog, also der ist ja dafür bekannt, dass da nochmal einiges hin und her geschubst wird und überarbeitet wird. Also ich sehe das jetzt noch nicht in Beton gegossen. Aber es ist natürlich ein erster wichtiger Schritt eine erste wichtige Hürde, die genommen wurde. Und wenn da jetzt nichts mehr passiert, dann kann es auch so in die Realität umgesetzt werden. Aber genau solche Grauzonen gilt es, glaube ich, jetzt auch noch auszudefinieren in den nächsten 2 Monaten. Interessant finde ich auch, also die Lagerverteilung. Es ist wohl so, dass Linke und Grüne diesen Entwurf befürworten. Also quasi so dieses Verbot von den unhosted Wallets. Wohingegen gerade die Konservativen und Liberalen sagen, nee, wir wollen aber das ermöglichen. Eigentlich sind die Konservativen ja auch immer gerne dabei, alles zu verbieten. Aber in dem Fall ist es mal andersrum. Und bei den Grünen hatten wir auch schon den Versuch gesehen, also die argumentieren ja dann eben aus Umweltgründen und sagen, also zumindest diese Mining-Kryptowährung wollen wir nicht. Ich glaube, wenn das Proof-of-Stake-Kryptowährungen wären, werden die da auch schon wieder entspannter. Ja. Krisha, du hast dich hier noch hingesetzt und was Interessantes gebastelt. Willst du davon erzählen? Ja, und zwar habe ich einen Prometheus-Exporter geschrieben für P2Pool. Es gibt nämlich so eine coole Webseite, die heißt P2Pool Observer. Die stellt auch eine API bereit, wo man dann prüfen kann, wie viel Blöcke man hat, wie viel Shares allgemein, Uncles, wann der letzte Share eingetreten ist. Ja, und dann habe ich jetzt eine kleine Node-Applikation geschrieben, die es auch als Docker-Image gibt. Und da gibt man quasi seine Adresse rein und sagt, ob man auf P2Pool oder Mini-P2Pool sich befindet. Und dann kriegt man das als Prometheus-Exporter, kann das in Prometheus quasi dann importieren und als Grafana-Dashboard dann darstellen lassen. Wir packen die Links zum GitHub-Repo und zum Docker-Hub einfach mal in die Shownotes. Da fehlt jetzt noch eine README, eine Beschreibung. Aber ich sag mal, wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß sowieso, wie das funktioniert. Genau. Hast du vielleicht auch einen Screenshot von so einer Grafana-Optik, wo das drin ist? Kann ich noch nachreichen. Das wäre super. So, Alex, should have used Monero. Ich weiß nicht, ob die kamen, glaube ich, beide von euch, ne? Grisha, hattest du das mit der Coinbase? Has blocked over 25k addresses associated with Russian individuals? Nö. Eingestellt? Okay, dann ist das noch eine Karteileiche aus der letzten Sendung. Dann schmeißen wir es mal raus. Ja, aber die nächste Nachricht ist auf jeden Fall aktuell. Und zwar wurde der Darknet Market Hydra geschlossen. Das die Meldung vom 5.4. Genau, Hydra, für die Leute, die es nicht kennen, Grisha und ich haben im Vorgespräch auch schon gerätselt, das ist ein russischsprachiger Darknet-Market gewesen, der wohl Bitcoin-only war und auch weltweit der größte. Ja, und tatsächlich haben wieder mal die Deutschen den Marketplace von den Servern runtergenommen und haben, glaube ich, 17 Millionen Euro in Bitcoin beschlagnahmt. Genau, ich fand es vor allem interessant, weil es eine 19.000 Verkäufer und 17 Millionen Kundenkonten wurden registriert. Ich habe gerade gesehen, in dem Twitter-Thread ist die Rede von 543 Bitcoin. Das sind beim Preis von 40.000 wären es aktuell 21.720.000. Ja, das ist ja schon beachtlich. Ja. Ja, was wurde dort gehandelt? Drogen und gestohlene Daten. Aber was ich vor allen Dingen interessant finde, ist, dass dass dieser Market einen Bitcoin-Bank-Mixer verwendet hat, um eben die Bitcoin-Transaktionen zu verschleiern. Aber zu der Funktionsweise habe ich jetzt nichts rausgefunden. Genau, aber von den US-Behörden und das BKA, die haben auf jeden Fall die Seite mal abgeschaltet. Was ich noch interessant fand, es gab keine Festnahmen. Also konnten die vielleicht nur die Server erreichen, aber nicht die Personen dahinter? Irgendwie so. Also ich weiß, dass ich auch über diesen Artikel gestolpert bin auf heise.de und ich meine da auch gelesen zu haben, dass die Server, also physikalisch glaube ich auch alle in Deutschland standen, aber ob sie da die Betreiber nicht hatten oder so, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber ich meine, das war irgendwo alles in Ostdeutschland irgendwo physikalisch gehostet. Okay. Ja, Alex und ich haben schon gesagt im Vorgespräch, wahrscheinlich einer der letzten Bitcoin-only Marketplaces. Also ich meine, es geht ja um die Sicherheit der Betreiber und auch um die Sicherheit der Kunden. Ich meine, ich sehe eigentlich keine größere Sicherheitslücke als die. Und es ist ja auch mit Kosten verbunden, so einen Mixer zu betreiben. Ich meine, das sind ja alles On-Chain-Transaktionen, die du machen musst. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade nochmal den Heise-Artikel gefunden. Also sie schreiben hier, die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben am Dienstag in Deutschland Server und weitere Hardware des wohl umsatzstärksten illegalen Marktplatzes Hydra sichergestellt. Also das Jahr ist zwar in Deutschland, aber ob das jetzt auch alle Hardware war oder nur ein Teil der Hardware, geht daraus nicht hervor. Und was sie auch noch schreiben, dieser Bitcoin-Bank-Mixer, den haben die nicht nur für sich selber benutzt, sondern eben auch als Dienstleistung an Dritte angeboten. Und das ist dann wahrscheinlich ein Coinjoin, der da gemacht wird, oder gibt's dazu? Lassen sie sich auch nicht weiter zu aus, aber würde ich jetzt mal vermuten. Okay. Dann haben wir zum Abschluss noch ein paar Audio-, Video- und Leseempfehlungen. Ich bin durch den Monero Observer auf monero.graphics gestoßen. Eine coole Seite für Leute, die vielleicht ein Wallpaper suchen oder ja eine passende Grafik mit Monero-Theme. Ich finde, die sind sehr anschaulich und haben mittlerweile über 100 verschiedene Grafiken, die man sich anschauen kann. Dann habe ich, das war noch eine lustige Geschichte, ich höre gerne den Stefan Livera Podcast und wer Stefan Livera nicht kennt, das ist ein ja Bitcoin-zentrischer Podcaster, der eben den The Stefan Livera Podcast hostet und Der hatte jetzt in den letzten paar Folgen viele Themen zu Privatsphäre, gerade in Bitcoin. Und dann hatte ich eben nach einer Folge mit, ich glaube, Lilly irgendwie hieß die, werden wir auch in den Shownotes noch verlinken, die Folge von Stefan Livera. Da hatte ich dann auf Twitter gepostet, ja, coole Folge, aber für mich zeigt das halt irgendwie, warum es Monero gibt und warum Monero gut ist, weil die Folge ging praktisch eine Stunde mehr oder weniger über alle möglichen Risiken bei Bitcoin, die man beachten muss, ja, auch Post-Mix, also selbst wenn man dann einen Coin-Join gemacht hat, muss man ja aufpassen, dass man seine Outputs nicht mehr vermischt, weil sonst war das alles umsonst und so weiter. Und ich hatte dann halt auf Twitter geantwortet und habe so ein bisschen einen Shitstorm oder, ja, keine Ahnung, so eine Diskussion entfacht, wo dann letztendlich ich gesagt habe, es wäre interessant, Stefan, wenn du dich, und er hatte auf meinen Tweet geantwortet, der meinte dann so, ja, ich glaube nicht, dass es so einfach ist wie Just Use Monero und so weiter. Und dann meinte ich halt, er soll sich mal mit jemand von der anderen Seite unterhalten, also weil er halt immer sehr Bitcoin-maximalistische Leute in seiner Show hat, und habe dann Seth Simmons vorgeschlagen. Und Tatsache, die beiden haben auch eine Folge zusammen aufgenommen, wo sie über Fungibilität und Privatsphäre bei Bitcoin und auch bei Monero gesprochen haben. Und ich fand das einfach eine sehr gute Folge, weil die beiden ein sachliches Gespräch haben und die da einfach starke Argumente ausgetauscht werden. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall jedem, der der englischen Sprache mächtig ist, ins Herz legen, sich das anzuhören. Die Folge von Seth Simmons mit Stefan Livera. Genau. Und meine letzte Audio- oder Videoempfehlung ist eine Folge von Luke Smith, den ich ja auch schon vorhin erwähnt hatte, der bei Monerotopia war. Für die Leute, die den nicht kennen, das ist so ein Content-Creator, ja, der macht auf Odyssey und auf allen möglichen Alternativen, aber auch auf YouTube-Videoplattformen Content zu Linux, und der ist sehr, sag ich mal, minimalistisch in seiner Philosophie für Computer. Der sagt dann halt, ich will nur Bash benutzen, ja, und einfach gib mir die Kommandozeile und ich will da keine großen Shenanigans machen und das muss alles free and open source sein, und finde ich eben sehr inspirierend. Der hat eine Folge mit Kevin Watt gemacht zu The Future of Monero, und generell, ich finde einfach dem sein Content zu Monero finde ich super. Ich denke, der kennt sich gut aus und er hat auch verstanden, was Monero so einzigartig macht und warum Monero eventuell auch besser ist als Bitcoin. Das klingt beides auf jeden Fall sehr interessant. Da ich im Moment eher so ein bisschen krank hier zu Hause rumliege, werde ich mir die gleich, glaube ich, im Nachgang der Sendung auch direkt mal antun. Yes, und dann natürlich die ganzen Monerotopia-Sachen, aber da habe ich mir jetzt leider noch nichts angeschaut. Aber ich denke, da gab es auch einige gute Vorträge. Ich weiß also von dieser Konferenz, die gemacht haben, habe ich gar nicht gesehen, ob es da Aufzeichnungen gab, aber die wird man dann ja, wenn, wahrscheinlich direkt in dem YouTube-Kanal von denen finden. Ja, also ich denke, es war ja jetzt erst vor ein paar Tagen, vielleicht brauchen die ein bisschen für die Post-Production, ja, und laden das dann hoffentlich hoch. Ja, gut, damit sind wir am Ende der Sendung. Wie immer, falls euch das gefallen hat, was wir machen, und wenn ihr mehr davon haben wollt, dann unterstützt uns bitte. Die Adressen dazu findet ihr natürlich auf unserer Webseite moneromumble.de sowie alle Shownotes mit den Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Und genau, wenn ihr mal dabei sein wollt, dann ist das wahrscheinlich ein Sonntag. Wir sind ein bisschen unregelmäßig mit unseren Zeiten. Da müssen wir auf jeden Fall besser werden, dass wir das auch wirklich öffnen für euch alle. Aber es ist generell eine Open-Source-Sendung. Das heißt, ihr könnt da gerne mitmachen, hier reinkommen in den Jitsi-Raum und dann mit uns über die aktuellen Themen diskutieren. Genau, moneromumble.de. So, dann haben wir noch den Termin für die nächste Sendung. Das ist dann wieder der zweite Sonntag im nächsten Monat. Das heißt, der 8. Mai wäre die nächste Sendung. Und ja, bezüglich der Uhrzeit, das sollten wir dann mal Samstag klären und rechtzeitig announcen. Und wer dann teilhaben möchte, findet dann die entsprechenden Links bei uns auf der Webseite. Genau. Das wär's. Damit wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Wir hören uns nächsten Monat. Feiert den Monero-Geburtstag ordentlich am 18. Ja. Und dann sprechen wir uns im Mai wieder. Die letzte Sendung vor der Pre-Tail-Emission. Yes. Vor der Tail-Emission, Entschuldigung. Bis dann. Jo. Tschüss. Bis Mach's dann. Gut. Tschüss. Ciao.